Von den Wohltaten, viertes Buch, 23-29. 23. Daraus, dass mit irgendetwas auch noch ein äußerlicher Vorteil verbunden ist, folgt nicht, dass es nicht an und für sich wünschenswert sei. Zwar, es ist gewöhnlich, dass gerade das Schönste von mancherlei und zufälligen Gaben begleitet ist, aber es sind diese in seinem Gefolge, das Schöne selbst geht voran. Ist es nicht offenbar, dass der Umlauf der Sonne und des Mondes durch seinen Wechsel auf dieses Wohnhaus des menschlichen Geschlechtes einen wohltätigen Einfluss hat, dass durch die Wärme der Sonne die Körper belebt, der Boden aufgelockert, die unmäßigen Feuchtigkeiten verzehrt und die Unfreundlichkeit des alles fesselnden Winters gebrochen, dass durch des Mondes wirksame und durchdringende Milde das Reifen der Feldfrüchte gefördert wird, dass sein Lauf auf die Fruchtbarkeit des Menschengeschlechtes Einfluss hat, dass jene durch ihren Umlauf die Beobachtung der Jahre möglich macht, dass dieser aber in kleinerem Raume sich bewegend die Einteilung der Monate. Doch gesetzt, es wäre dies alles nicht, wäre deshalb die Sonne nicht dennoch ein unserem Auge willkommener Anblick? Wäre sie nicht unserer Anbetung wert, wenn sie auch nur an uns vorüberginge? Verdiente der Mond nicht, dass wir zu ihm aufschauten, wenn er auch als ein müßiges Gestirn vorüberliefe? Der Himmel selbst, so oft er bei der Nacht seine Lichter ergießt und dies Heer von unzähligen Sternen ergänzt, wen zieht und fesselt er nicht an? Wer denkt in dem Augenblicke, da er's bewundert, an den Nutzen? Betrachte jene Weltkörper, die in leisen Harmonien dahinwandeln, wie ihre Geschwindigkeit unmerklich wird, weil es scheint, als stehe alles fest und unbeweglich. Wie viel geht vor in der Nacht, die du ansiehst, als wäre sie zu nichts, denn, dass du deine Tage danach zählen und unterscheiden könntest. Welche Menge von Dingen entwickelt sich unter diesem Schweigen, welche Reihe von Geschicken bringt diese gemessene Bahn hervor? Alle diese Körper, die du nur als zur Zierde ausgestreut ansiehst, sie haben alle ihre Geschäfte, denn meine nur nicht, dass nur jene sieben ihren Lauf haben, die andern aber feststehen. An wenigen bemerken wir die Bewegung, unzählige aber, wie Götter, zu weit vor unserem Auge zurückgezogen, wandeln hin und her ihre Bahnen. Und von denen, die unserem Blicke zugänglich sind, wandeln gar viele dunkeln Laufes und drehen sich in unbekannten Bahnen. Wie aber? Ergreift dich nicht der Anblick dieser Massen, wenn sie dich auch nicht regieren, nicht bewahren, nicht pflegen und erzeugen und mit ihrem Lebenshauche durchströmen würden? 24. So wie diese Himmelskörper, obwohl sie den ersten Nutzen haben und eine notwendige Bedingung des Lebens sind, durch ihre Erhabenheit dennoch die ganze Seele ergreifen, so gewährt jegliche Tugend und besonders die der Dankbarkeit allerdings viel. Allein nicht deshalb will sie geliebt sein, sie hat etwas Herrlicheres in sich, und wer sie unter die nützlichen Dinge zählt, hat sie nicht erfasst. Ist einer dankbar, weil es Nutzen bringt, so ist er's auch nur insoweit, als es Nutzen bringt. Die Tugend will nichts wissen von einem schmutzigen Liebhaber. Mit unverschlossenem Busen muß man sich ihr nahen. Es ist einer undankbar, wenn er denkt, ich möchte wohl Dank erstatten, aber ich scheue den Aufwand. Ich besorge, es möchte mir Gefahr, es möchte mir eine Unannehmlichkeit zuwachsen. Ich will lieber tun, was mir Nutzen bringt. Es kann nicht eine und dieselbe Denkungsart sein, die den einen dankbar, den andern undankbar macht. Wie die Handlungsweise beider verschieden ist, so ist auch das, was sie im Auge haben, verschieden. Der eine ist undankbar, obwohl er's nicht sein müsste, er ist's aber, weil er seinen Vorteil dabei findet. Der andere ist dankbar, obwohl es nicht sein Vorteil ist, er ist's aber, weil er's sein muß. 25. Es ist unsere Aufgabe, der Natur gemäß zu leben und der Götter Beispiele zu folgen. Die Götter aber, was sie auch tun, haben sie dabei wohl etwas anderes im Auge als eben das, was ihr Tun selbst ausmacht? Du müsstest denn nur etwa meinen, der Rauch der verbrannten Eingeweide und der Geruch des Weihrauches sei der Genuss, den sie für ihr Tun haben. Bedenke, wie viel sie täglich ausrichten, wie viel sie austeilen, mit wie mannigfaltigen Früchten sie die Erde anfüllen, wie sie mit fördernden und an alle Küsten hintreibenden Winden die Meere bewegen, wie sie mit mächtigen, schnell einbrechenden Regengüssen den Boden erweichen und der Quellen vertrocknende Adern wieder anschwellen und ihnen in geheimen Gängen neue Nahrung zugießen. Das alles tun sie ohne Lohn, ohne irgendeinen ihnen zufließenden Vorteil. Daran halte sich, will er nicht von seinem Muster sich entfernen, auch unser Sinn. Nicht ein Mietling komme er heran zu edelm Tun. Schande der Wohltat, die sich erkaufen lässt. Was haben denn die Götter von uns? 26. Ahmest du den Göttern nach, entgegnet man, so gib deine Wohltaten auch an Undankbare hin, denn auch über die Frevler geht die Sonne auf, auch den Seeräubern dehnen sich die Meere aus. Auf das hin fragt man, ob ein edler Mann auch einem Undankbaren eine Wohltat erzeigen werde, wenn er denselben als undankbar kennt. Erlaube mir, einiges zwischenein zu sagen, damit ich nicht in die Falle gerate, die mir durch diese Frage gelegt wird. Du mußt nach stoischen Grundsätzen zweierlei Undankbare annehmen. Der eine ist undankbar, weil er ein Tor, ein Unweiser ist. Wer ein Tor ist, ist zugleich ein schlechter Mensch. Wer ein schlechter Mensch ist, hat alle Laster an sich, folglich ist er auch undankbar. So nennen wir die Unmäßigen, die Geizigen, die Schwelgerischen, die Neidischen, alle schlecht. Nicht als ob jeder Einzelne alle diese großen und anerkannten Laster an sich hätte, sondern weil er sie haben könnte. Und er hat sie, wenn sie auch nicht ans Licht treten. Gelehrten, ein anderer ist der Undankbare, den alle Welt so nennt, es ist der zu diesem Laster von Natur geneigte und hingezogene. Dem erstern Undankbaren, der in dieser Schuld ebenso steckt wie überhaupt in jeder, wird ein edler Mensch Wohltaten nicht versagen, denn wenn er Menschen von solcher Art ausschließt, so wird er gar keinem geben dürfen. Einem Undankbaren von der andern Art, der die Leute um ihre Wohltaten betrügt und bei dem es mit seinem Hange darauf eigentlich abgesehen ist, wird er ebenso wenig eine Wohltat geben, als er einem Verschwender Geld leihen oder demjenigen ein Gut zum Aufbewahren anvertrauen wird, der ein solches schon mehreren abgeleugnet hat. Man kann einen furchtsam nennen, weil er ein Tor, kein Philosoph ist, und das ist eine natürliche Folge für die Schlechten, die von der gesamten Masse der Laster ohne Unterschied umstellt sind. Er wird aber für seinen besondern Teil ein Furchtsamer genannt, wenn er von Natur sogar bei jedem leeren Geräusche in Schrecken gerät. Einem Toren, einem, der kein Weiser ist, sind alle Laster eigen, aber er ist nicht zu allen von Natur geneigt. Der eine neigt sich zum Geize, der andere zur Verschwendung hin, ein dritter zur Ausgelassenheit. 27. Es geht daraus hervor, dass man Unrecht daran ist, wenn man die Stoiker fragt. Also ist Achilles furchtsam, also ist Aristides, dem die Gerechtigkeit ihren Namen gab, ungerecht. Also ist Fabius, der durch sein Zaudern den Staat rettete, ein Unbesonnener. Also fürchtet Decius den Tod und Musius Scaevola ist ein Verräter und Camillus ein Ausreißer, weil diese Männer nämlich alle keine Weisen, keine Philosophen waren. Nein, das behaupten wir nicht, dass alle Laster so in allen stecken, wie an diesem oder jenem eines oder das andere hervorsticht. Wohl aber, dass ein schlechter und unverständiger Mensch von keinem Laster frei jedes Lasters fähig sei. So sprachen wir auch den Kühnen nicht von Furcht frei, und dadurch, dass einer verschwenderisch ist, ist er uns noch nicht frei von Geiz. Gleichwie der Mensch alle Sinne hat, darum aber doch nicht alle Menschen ein Luchsauge haben. So hat freilich einer, der kein Weiser ist, nicht alle Laster so hervorstechend und in so hohem Grade als mancher dies oder jenes. Alle Laster liegen in allen, aber nicht alle treten in jedem Einzelnen hervor. Den einen treibt seine Natur zum Geize hin, der andere ist der Wollust, ein dritter dem Trunke ergeben oder, wenn auch noch nicht ergeben, doch so organisiert, dass ihn sein Charakter dazu hinzieht. Also, um zu meinem Zwecke zurückzukommen, ein jeder ist undankbar, der ein Schlechter, kein guter Mensch ist, denn er hat alle Keime des Schlechten in sich, dennoch wird für sein besonderes Teil undankbar derjenige genannt, der gerade zu diesem Laster sich hinneigt. Diesem also werde ich keine Wohltat geben. so wie der Vater schlecht für seine Tochter sorgt, der sie an einen verrufenen und vielfältig abgewiesenen verheiratet, so wie man denjenigen für einen schlechten Haushälter achten wird, der die Verwaltung seines Vermögens einem Manne überträgt, welcher einen Kassenrest gemacht hat, so wie es eine unsinnige Verordnung des letzten Willens wäre, wenn einer seinem Sohne einen Menschen als Vormund hinterließe, der sich am Gute der Weisen schon vergriffen hat, so wird man von demjenigen sagen, er verstehe sich schlecht auf Wohltätigkeit, der Undankbare nimmt, um an sie zu hängen, was nur verschleudert sein wird. 28. Auch die Götter, hat man eingewendet, teilen manches an Undankbare aus. Allein für Gute hatten sie es doch bestimmt, die Schlechten aber haben auch daran teil, weil es sich nicht sondern lässt. Doch ist's besser, man lässt um der guten Willen auch den Schlechten einen Nutzen zukommen, als dass man um der schlechten Willen von den Guten die Hand abzieht. So haben sie, das ist's, was du meinst, den Tag, das Sonnenlicht, den Verlauf des Winters und Sommers und die zwischen eingestellten Mittelzeiten des Frühlings und Herbstes, die Regengüsse, die Strömungen der Quellen und die regelmäßig wehenden Winde für alle miteinander angeordnet. Einzelne auszunehmen war da nicht möglich. An Würdige gibt der König Ehrenstellen ab, Geschenke von Öl, Wein und Geld, auch an die Unwürdigen. Getreide vom Staate bekommt sowohl der Dieb als der Meineidige und Ehebrecher und, ohne Rücksicht auf Sittlichkeit, jeder, der dazu eingeschrieben ist. Und so mag es auch sonst sein, was es will, die Schlechten wie die Guten haben gleichen Anteil an dem, was man dem Bürger nicht dem rechtschaffenen Manne gibt. Auch die Gottheit hat manche Gaben dem menschlichen Geschlechte im Allgemeinen zugewiesen, von denen keiner ausgeschlossen wird. War es ja doch auch nicht zu machen, daß der Wind rechtschaffenen Männern günstig und schlechten entgegenwehete. Ja, ein gemeinschaftliches Gut war es, daß der Verkehr zur See geöffnet und die Herrschaft der Menschheit über die Welt erweitert ward. Und es konnte dem Regen, wenn er einmal fallen sollte, nicht angewiesen werden, er dürfe sich nicht auf die Felder der Schlechten und Ruchlosen ergießen. Es gibt manches, was fürs Allgemeine gestiftet wird. Städte werden gegründet, wie für die Guten, so für die Bösen. Geistesprodukte werden durch die Herausgabe zu einem Gemeingute, wenn sie schon auch solchen zukommen werden, die es nicht wert sind. Die Heilkunst zeigt auch Verbrechern den Weg zur Hülfe, die Bereitung heilsamer Mittel wird nirgendwo deshalb unterlassen, damit kein Unwürdiger geheilt werde. Beurteilung und Unterscheidung des persönlichen Wertes oder Unwertes ist nur da zu verlangen, wo etwas mit Unterschied gegeben wird, weil's einer verdient, nicht da, wo alle Welt kommen darf und keinem etwas Besonderes gemacht wird. Das ist gerade der große Unterschied, ob man einen nur nicht ausschließt oder ob man ihn auswählt. Recht wird auch dem Diebe gesprochen. Genuss vom Frieden haben auch die Mörder. Ihr Eigentum haben auch diejenigen anzusprechen, die fremdes Gut geraubt haben. Vor dem Feinde schützt die Mauer auch die so in der Heimat ihren Mordstahl wetzen, und der Schutz der Gesetze deckt auch diejenigen, welche vielfältig dagegen gefrevelt haben. Es gibt Dinge, die den andern nicht zuteil werden konnten, wenn sie nicht allen miteinander gegeben wurden. Du darfst daher keine Einwürfe bringen von dem, was uns durch allgemeine Veranstaltungen dargeboten ist. Das aber, wobei ich zu entscheiden habe, ob es diesem oder jenem zukommen soll, werde ich demjenigen nicht geben, von dessen Undanke ich gewiss bin. 29. Du wirst also, lautet die Gegenrede, einem Undankbaren, wenn er Rates bedarf, auch keinen Rat geben, wirst ihm nicht erlauben, Wasser zu schöpfen, und wenn er irre geht, ihm den Weg nicht zeigen. Oder du wirst dies zwar tun, aber ihm nichts schenken. Allerdings, ich werde darin einen Unterschied machen, wenigstens werde ich's versuchen. Wohltat ist ein nützlicher Dienst, aber nicht jeder nützliche Dienst ist eine Wohltat, denn manches ist so unbedeutend, dass man dabei die Benennung Wohltat gar nicht brauchen kann. Zweierlei muß beisammen sein, wenn eine Wohltat herauskommen soll. Fürs Erste muß der Gegenstand bedeutend sein, denn manches steht doch zu tief, als daß diese Benennung dafür passte. Ein Stückchen Brot, eine Bettelmünze von schlechtem Kupfer oder die Erlaubnis, sein Licht anzuzünden, wer hat je das eine Wohltat genannt, und doch leistet solches manchmal größere Dienste als die bedeutendsten Gaben. Dennoch aber hat dergleichen, weil es so gar nichts kostet, keinen Anspruch auf einen Wert, wenn es auch unter gewissen Umständen zu einem wahren Bedürfnisse wird. Fürs Zweite aber, und das ist die Hauptsache, muß dazu kommen, daß es eigentlich dem zuliebe geschehen muß, welchem ich die Wohltat eigens zugedacht wissen will, daß ich ihn für würdig halte, daß ich mit Lust gebe und mein Geben mir selbst Freude macht. Das alles findet in den angeführten Fällen nicht statt, denn da geben wir nicht, weil es dieser oder jener verdiente, sondern gleichgültig, weil an der Sache nichts liegt, und wir geben nicht dem bestimmten Menschen, sondern dem menschlichen Gefühle zuliebe.